Schau dich nicht um, du kannst mich nicht sehen. Schau dich nicht um, du kannst mich doch fühlen. Schau dich nicht um, denn du findest mich nicht. Ich weiß alles über dich. Du kannst nichts vor mir verstecken. Wie sehr du dich auch drehst und windest, machst du es nicht ungeschehen. Wenn du meinst, das geht vorüber, war nur